Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov, gelesen von Schalkmar. 16. Kapitel. Der Zähler war zu Ende, die Hörer schwiegen, schließlich aber räusperte sich jemand und bemerkte, dass in dieser Geschichte alles zu erklären sei. Michalitzas Träume, die Erscheinung, die es im Halbschlaf erblickte, das Herunterfallen des Engels, den eine reingelaufene Katze oder ein Hund herabgestoßen hatte. Auch Leontitsch Tod, der schon vor seiner Begegnung mit Bamberg krank gewesen war. Das alles sehr erklärlich. Zu erklären sei schließlich auch die zufällige Erfüllung der Worte des in Resel sprechenden Pamwa. Begreiflich ist auch, fügte der Hörer hinzu, dass Luca mit dem Ruder über die Ketten gegangen ist. Die Maurer sind bekannt als Meister im Steigen und Klettern, und mit dem Ruder hat er das Gleichgewicht gehalten. Es ist schließlich auch begreiflich, dass Maroy um Luca ein Leuchten gesehen hat, das er für Engel hielt. Einem aufs Äußerste gespannten, vor Kälte erstarrten Menschen mag allerlei vor den Augen flimmern. Ich würde es selbst noch begreiflich finden, wenn zum Beispiel der alte Maroy seiner Voraussage nach den Tag nicht überlebt hätte. Er hat ihn nicht überlebt, erwiderte Mark. Vortrefflich, auch hierhin ist nichts Verwunderliches. Wenn ein 80-jähriger Greis nach solchen Aufregungen und einer derartigen Erkältung stirbt. Aber was hier in der Geschichte ganz unerklärlich bleibt, ist, wie das Siegel, das die Engländerin auf den neuen Engel aufgedrückt hatte, verschwinden konnte. Nun, das ist gerade das Alleinfachste, sagte Mark heiter und erzählte, wie man bald darauf das Siegel zwischen Beschlag und Bild gefunden habe. Wie konnte das geschehen? Nun so, auch die Engländerin wollte sich nicht erdreisten, das Gesicht des Engels zu beschädigen, und so befestigte sie das Siegel auf einem Papier, das sie unter den Beschlag schob. Das war sehr klug und kunstfertig von ihr gehandelt. Als aber Luca die heiligen Bilder auf seiner Brust beim Tragen erschütterte, fiel das Siegel herab. Nun, jetzt ist also die ganze Geschichte einfach und natürlich. Ja, so schließen viele, dass hier alles auf ganz gewöhnliche Weise vor sich gegangen sei und nicht nur die gebildeten Herrschaften, denen sie bekannt geworden ist, sondern auch die unsrigen, die im Schisma verblieben sind, lachen darüber, dass uns eine Engländerin mit einem Papierchen der Kirche zugeschoben habe. Aber wir streiten nicht gegen solche Beweise. Jeder beurteilt es so, wie er es glaubt. Uns aber ist es gleich, auf welchen Wege der Herr den Menschen zu finden weiß und aus welchem Gefäß er ihn trinkt, wenn er ihn nur sucht und seinen Durst nach Vereinigung mit dem Vaterlande stillt. Aber da kommen schon die Fellbauern aus dem Schnee gekrochen, haben sich anscheinend ausgeruht, die Herzigen, und werden gleich weiterfahren. Vielleicht nehmen sie mich ein Stück mit. Die Wassilitschnacht ist vorbei. Ich habe sie ermüdet und ihnen vielerlei von mir berichtet. Dafür habe ich die Ehre, sie zum neuen Jahr zu beglückwünschen. Und verzeihen sie mir Unwissendem, um Christi willen. Ende des 16. Kapitels. Ende von Der versiegelte Engel. Gelesen von Schalkmar.